Dem ersten Buche gehen Prolegomena in Gestalt von Dissertationen voraus. In der sechsten Dissertation heißt es: Die in der Gesellschaft Jesu gestorben sind, haben ein Jahrhundert ausgefüllt, denn Alter wird nicht nach der Länge und Zahl der Jahre bemessen, sondern Weisheit ersetzt bei den Menschen weiße Haare. Seite 35. Das erste Buch behandelt die Geburt der Gesellschaft. Als jenes Ungeheuer des Erdkreises und jene unselige Pest Martin Luther alle Religion aus den Gemütern herausgetrieben und schließlich mit dem religiösen Kleide ihr ganzes Äußere und selbst die Scheu vor der Sünde ausgezogen hatte, trat da nicht gegen ihn der Krieger Ignatius in die Arena? Seite 55. Wie Christus, so ist auch der Jesuitenorden von den Propheten vorausgesagt. Seite 57 bis 64. Jesus selbst ist der eigentliche Gründer der Gesellschaft. Es ist offenbar, dass die Gesellschaft Jesu nur durch die Zeit sich unterscheidet von der unter den Aposteln stehenden Ordensverfassung. Sie ist nicht ein neuer Orden, sondern nur eine gewisse Erneuerung des ersten Ordens, dessen alleiniger Urheber Jesus war. Kapitel 3, Seite 65. Den Namen Gesellschaft Jesu hat Gott selbst dem Ignatius offenbart. Kapitel 4. Von keiner anderen Seite droht der Keuschheit eine solche Gefahr als vom anderen Geschlechte, das oft, ohne selbst dabei tätig zu sein, die Standhaftigkeit schwächt, die Stärke erschüttert und die höchste Tugend von ihrem Gipfel plötzlich in den Abgrund stürzt. Seite 92. Gegenstand des zweiten Buches ist das Wachstum der Gesellschaft. In schwülstiger Selbstverherrlichung wird in 10 Kapiteln, 4 Reden und 18 Gedichten, Seite 204 bis 330, die Ausbreitung des Jesuitenordens über die ganze Welt auf seine inneren Vorzüge zurückgeführt. 15 Seiten füllen die Grabreden auf Ignatius und seine ersten Genossen, eine immer hochmütiger als die andere. Seite 280 bis 295. Das dritte Buch schildert die Tätigkeit der Gesellschaft. In Predigen, Unterricht, Erziehung leistet der Jesuitenorden das Vorzüglichste. Durch ihn haben Sittsamkeit und Frömmigkeit wieder Eingang gefunden. Seine Nächstenliebe ist unbegrenzt. Seite 331 bis 400. Die erfolgreiche Tätigkeit des Jesuitenordens im Beichtstuhle findet in folgenden frivolen Worten ihre Schilderung und ihr Lob. Wie groß ist überall der Zulauf? Wie oft war der arbeitsame Eifer unserer Beichtväter ungenügend für die Zahl der Beichtenden? Viel freudiger und eifriger werden jetzt die Verbrechen gesühnt, als sie früher begangen wurden. Die meisten laden kaum schneller Schuld auf sich, als sie sie abwaschen. Seite 372. Durch den in der Schrift Ezechiel beschriebenen Wagen Gottes ist der Jesuitenorden vorgebildet, wie jeder ehrliche Beurteiler leicht erkennt. Seite 401. Beredt wird die Hochherzigkeit des Jesuitenordens gepriesen. Seite 403. Durch die Schärfe des Verstandes ihrer Mitglieder gleicht der Jesuitenorden dem Adler. Ausgestattet mit Weisheit, Tugend, Vorzügen des Geistes, Schärfe des Verstandes und Arbeitsamkeit unterscheiden sie, die Jesuiten, das Wahre vom Falschen. Sie forschen, sie erfassen, sie begreifen alles, nicht die letzte Stelle nehmen sie ein in den Ringschulen der Wissenschaften und Künste. Was immer Blühendes in den humanistischen Wissenschaften, was immer Mühevolles in der Philosophie, was immer Verborgenes in der Natur, was immer Schwieriges in der Mathematik, was immer im leuchtenden Dunkel der Gottheit Geheimnisvolles, wie sie alles lehrend und schreibend behandeln würden, wenn ich davon schwiege, ihre Werke verkünden, welche große Bibliotheken füllen. Seite 406 und folgende. Und so setzt sich das Selbstlob noch auf 74 Folioseiten in Prosa und Versen fort. Seite 406 bis 480. Das vierte Buch befasst sich mit den Leiden des Ordens, Seite 481 bis 580. Sie sind unverschuldet. Ihr Hauptgrund ist der Hass der Bösen gegen die Jesuiten. über die gegen den Jesuitenorden gerichteten Verleumdungen. Es kann des Menschen Sohn essend und trinkend, das heißt, es kam die Gesellschaft Jesu sich nach dem Beispiele ihres Führers genügend mit der gewöhnlichen Kleidung und Nahrung, und sie sagen, siehe, der Fresser, der Säufer, weichlich und verweichlicht ist die Gesellschaft. Seite 559. Das fünfte Buch ergeht sich in Ausmalung der Ehren, die dem Jesuitenorden zuteil geworden sind. Seite 581 bis 727. Ein Kapitel, das fünfte, ist den von Jesuiten gewirkten Wundern gewidmet. Das nächste Kapitel schildert die im Orden geübten heroischen Tugenden. Im achten Kapitel wird aufgrund von Offenbarungen der Beweis geführt, dass jeder, der als Jesuit stirbt, in den Himmel kommt. Das ist das Vorrecht der Gesellschaft Jesu, dass Jesus selbst jedem gestorbenen Jesuiten entgegenkommt, Seite 648. Das neunte Kapitel zählt die Ehren auf, welche Päpste, Könige und Fürsten dem Jesuitenorden erwiesen haben. Im zehnten Kapitel wird die Ehrentafel fortgeführt durch Wiedergabe lobender Aussprüche berühmter Männer über die Jesuiten, darunter der eines Bischofs. O heilige Gesellschaft, die ich früher weder genug gekannt noch geschätzt habe, du übertriffst Hirtenstäbe, Mitren, Kardinalspurpur, Szepter, Kaiserreiche und Kronen. Seite 667. Es ist bezeichnend, dass dieses fünfte Buch mit seiner Ruhmredigkeit über die Ehren des Jesuitenordens fast die größte Seitenzahl, 147, unter den sechs Büchern der Imagio aufweist. Mit dem sechsten Buche, das die Ruhmestaten der flandrisch-belgischen Provinz des Ordens enthält, schließt das Werk, bis zuletzt den gleichen Geist des Hochmutes und Hasses gegen Luther aufweisend. Auf Seite 937 ist der belgische Löwe abgebildet, das Jesuitenzeichen auf der Brust, über und über bedeckt mit den Namen der belgisch-flandrischen Orte, an denen eine Jesuitenniederlassung sich befindet. Unter dem Bilde das Gedicht »Die Sonne«, nämlich das Jesuitenzeichen auf dem belgischen Löwen. Ein Vers des Poems